Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Zu Beginn unserer Zeitrechnung zieht ein verlobtes Paar durch Palästina, findet eine notdürftige Unterkunft im Stall einer Karawanserei und erlebt eine Katastrophe. Die Frau bekommt ein Kind und sie hat nur einen Futtertrog als Bett für ihr Baby. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Das klassische Weihnachtsmärchen aus der Welt der armen Leute. 100-mal haben wir es gehört, hier in der Fassung des Lukas-Evangeliums. Ein Dorfschreiner namens Josef aus dem berühmten Geschlecht des Königs David wird Vater. Aber eigentlich stammt das Kind gar nicht von ihm. Es ist ein direktes Geschenk Gottes an die Menschheit. Es ist das Zeichen, dass sich der Himmel mit der Menschenwelt verbunden hat, für immer. Der Engel sagte zu den Hirten: Fürchtet euch nicht. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Märchenhafte Geburtsgeschichte gibt es auch aus dem alten Ägypten. Sie ist in geheimnisvollen Wandreliefs und Inschriften überliefert, im Totentempel der Königin Hatschepsut in Deir el-Bahri bei Theben und gleich noch einmal auf dem gegenüberliegenden Nilufer im Amun-Tempel des Pharao Amenophis III. Im heutigen Luxor. 3,5 Jahrtausende sind diese Darstellungen alt. Amun, der Windgott, der allen Lebewesen Geist und Seele gibt, verkündet seinen Götterkollegen den Plan, mit der Gemahlin des regierenden Pharao einen künftigen König für Ägypten zu zeugen. Einen weiblichen König, Hatschepsut. Ich habe die Gefährtin liebgewonnen, die er liebt. Ich werde den Leib der künftigen Königin schützen. Ich gebe ihr alle flachen Länder und alle Gebirge, und sie wird alle Lebenden führen. Sie wird eure Tempel bauen und eure Häuser weihen. Gott Amun nähert sich seiner Auserwählten, indem er die Gestalt des Pharao, ihres Gemahls, annimmt. Doch dann verzichtet er auf die Verkleidung. Anders als in ähnlichen Göttersagen, die wir aus der Antike kennen, ist es eine richtige zarte Liebesgeschichte. Die Königin soll ihn, den Gott, sehen. Und sie verliebt sich auf der Stelle in ihn. Ein betörender Duft erfüllt das Schlafgemach, Symbol des ewigen Lebens. Auf den Reliefs ist die Königin als ebenbürtige Partnerin des Gottes dargestellt. So groß wie er und in einem ganz ähnlichen, schönen Gewand. Die Reliefs schildern den Geschlechtsakt zwischen den beiden sehr dezent, als ineinander Verschränken von Händen und Füßen. Amun reicht ihr die Lebenshieroglyphe und legt damit den Keim des neuen Lebens in sie. Und sie jubelte, als sie seine Schönheit sah. Seine Liebe, sie trat ein in ihren Körper. Der Palast war überflutet vom Gottesduft. Und sie sagte zu ihm: Mit deinem Glanz hast du mich umfangen. Dein Duft ist überall in meinen Gliedern. Aus den entzückten Worten der Königin, darin liegt ein besonderer Reiz der Geschichte, bildet Amun den Namen des Kindes, Hatschepsut, die Vornehme, die Amun umarmte. Erneut verspricht er, dass er dem Kind Macht und Schutz leihen und ihm helfen wird, alle Lebenden zu führen. Auf den ersten Blick stehen diese beiden Geburtslegenden völlig unverbunden nebeneinander. Für den Messias Jesus gibt es ein exaktes Geburtsdatum. Augustus regiert in Rom und Quirinius ist sein Statthalter. Der ägyptische Mythos hingegen wiederholt sich bei jedem neuen Pharao. Die Namen sind austauschbar. Der Evangelist Lukas erzählt aus dem Milieu der armen Handwerker und Hirten. Die Zeugung des Pharao, beziehungsweise in diesem Fall der Pharaonin, wird im Himmel beschlossen und im Königspalast vollzogen. Aber wenn man beim Evangelisten Lukas die Vorgeschichte dazu nimmt, ergeben sich plötzlich verblüffende Parallelen. Die Geburt Jesu ist dem jüdischen Mädchen Maria 3 Monate zuvor durch den Engel Gabriel angekündigt worden. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Frappanterweise hat der Gott Amun der ägyptischen Königinmutter genau dasselbe versprochen. Die Vornehme, die Amun umarmt, ist der Name des Kindes, das ich in deinen Leib gegeben habe. Meine weiße Krone gehört ihr. Sie ist es, die die beiden Länder beherrschen wird, indem sie alle Lebenden leitet wie der Sonnengott ewiglich. Ich werde sie mit meinem Schutz umgeben alle Tage. Der ägyptische Königsmythos hat mit der Jesusgeschichte im Evangelium offenbar doch eine ganze Menge zu tun. In beiden Fällen ist es eine Initiative des Himmels, die zur Zeugung führt. In beiden Fällen teilt ein göttlicher Bote der Mutter ihre Schwangerschaft mit. Nicht der menschliche Partner ist der Vater des Kindes, sondern die Gottheit selbst. Die Gottheit gibt dem Kind seinen Namen und verspricht ihm ein ewiges Königtum. Die Bilderzyklen in den Tempeln wollen zeigen, wie die Götterwelt für das Kind sorgt. Die Pharaonin Hatschepsut bzw. im Tempel von Luxor der Pharao Amenophis werden von göttlichen Ammen umhegt und von kuhgestaltigen Göttinnen gesäugt, mit der Milch, die Lebenskraft und Macht symbolisiert. Die kleine Hatschepsut wird mit Segenswünschen und Ehrentiteln überschüttet. Sie wird beschnitten und von Amun, dem glücklichen Vater, besucht. Er küsst sie und umarmt sie und umhegt sie und liebt sie über alles. Willkommen, willkommen, du meine leibliche, liebe Tochter. Bei den kleinen Leuten drüben in Palästina läuft das alles etwas anders ab. Aber auch nicht wieder so anders. Auch die Geburt des Jesuskindes wird von Prophezeiungen begleitet und feierlich bekannt gemacht, den Hirten auf dem Feld, den Weisen aus dem Morgenland. Auch das Jesuskind genießt himmlischen Schutz. Es wird vor dem Kindermörder Herodes gerettet und findet interessanterweise in Ägypten Zuflucht. Auch das Jesuskind wird beschnitten. Und als Jesus zu einem jungen Mann herangewachsen ist und im Jordan vom Bußprediger Johannes getauft wird, öffnet sich der Himmel und der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab. Wie eine Taube. So formulieren es die Evangelisten Markus und Johannes, die auf die sonstige schöne Kindheitsgeschichte, wie wir sie von Lukas kennen, verzichtet haben. Aber das berichten sie, mit Lust am Hintersinn. Denn die Taube ist im alten Orient ein Götterbote und ein erotisches Symbol. Wenn in Ägypten der Pharao gekrönt wird, sendet man Tauben in alle Himmelsrichtungen aus, damit sie das Ereignis wie Herolde überall ansagen. Und genauso wie eine Taube senkt sich jetzt der Geist Gottes auf Jesus herab und eine Stimme vom Himmel verkündet, Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Vor dem Totentempel des Amenophis in Theben entdecken wir wieder einmal fast denselben Wortlaut. Dort bescheinigt Gott Amun dem weiterlebenden Pharao, Du bist mein geliebter Sohn, der aus meinem Leib hervorgegangen ist. Mein Abbild, das ich auf die Erde gestellt habe. Und damit sind die Parallelen noch keineswegs erschöpft. Der Evangelist Johannes, im Gegensatz zu Lukas eher spröde mit einer Vorliebe für abstrakte Ideen, eröffnet sein Evangelium mit einer Art Vorspiel im Himmel. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das heißt, als der Messias im Stall von Bethlehem geboren wird, hat er bereits eine herrliche Existenz in der göttlichen Sphäre hinter sich. Genau wie die ägyptischen Pharaonen. So wird die kleine Hatschepsut vom Gott Chnum im Himmel auf einer Töpferscheibe gebildet, sehr kunstvoll, bevor sie geboren wird. Ich bilde dich mit diesem Gottesleib. Ich bin zu dir gekommen, um dich vollkommener zu formen als alle Könige. Ich gebe dir alles Leben und Glück, gebe dir Dauer und Freude und mache, dass du auf dem Thron erscheinst wie der Sonnengott selbst. Der Evangelist Matthäus setzt die Akzente wieder anders. Er verzichtet auf die Hirten, sonst wichtige Zeugen der Auserwählung des Jesuskindes, denn der große David war als Hirtenknabe von seiner Herde weg zum König berufen worden. Er lässt gelehrte Sterndeuter aus dem Osten anreisen, die das Kind als den Messiaskönig beglaubigen. Und er zitiert den Propheten Micha, der die Geburt des Retters in Bethlehem voraussagte und dabei die Bilder des Hirten und des Königs suggestiv vermischte. Aber du, Bethlehem Ephrata, so klein unter den Gauen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Er wird auftreten und ihr Hirt sein, in der Kraft des Herrn, im hohen Namen Jahwes, seines Gottes. So viele Übereinstimmungen können kein Zufall sein. Oder doch? Die Religionshistoriker bezweifeln vehement, dass die Legenden- und Bilderzyklen des alten Ägypten den ganz frühen Christen in Palästina bekannt gewesen sind. Andererseits hatten die ägyptischen Mythen die Königstheologie der hebräischen Bibel mitgeprägt. Der Pharao als Sohn und Stellvertreter und irdischer Platzhalter Gottes, der messianische Heilskönig als Geschenk des Himmels an die Welt. Da wuchs eine gemeinsame Tradition, die nicht nur das Judentum beeinflussen sollte, sondern später auch die theologischen Vorstellungen der Christen. Der Königsmythos der alten Ägypter erklärt den Lauf der Welt als von Gott gelenkt. Wenn der höchste Himmelsgott Re, später Amun, den Pharao als seinen Sohn zeugt oder adoptiert, die Bilder variieren, dann ist die Welt im Lot. Ägypten darf sich geborgen fühlen. Sohn des Re ist seit König Jetef Re 2,5 Jahrtausende vor Christus der wichtigste Titel des Pharao. Und selbst Kaiser Augustus trägt ihn noch, als er um die Zeitenwende die Herrschaft in Ägypten übernimmt. Sohn des Re, das bedeutet die höchste Legitimation königlicher Macht und ein komplettes Regierungsprogramm. Der Pharao vertritt seinen göttlichen Vater auf Erden. Er macht ihn sakramental präsent. Er ist sein Bild, seine Ikone, seine Hieroglyphe. Der König garantiert die göttliche Ordnung in der Welt. Er empfängt die Lebenskraft vom Schöpfergott und überträgt sie weiter an die Untertanen des Landes. Re hat den Pharao eingesetzt auf der Erde der Lebenden für immer und ewig, damit er den Menschen recht spricht, die Götter zufriedenstellt, die Wahrheit zur Geltung bringt, die Sünde vernichtet. Ein Hymnus aus den Tempeln des Niltals. Darin steckt mehr als nur politische Macht. Der Pharao bindet Ägypten an die Götterwelt, kultisch, religiös, gefühlsmäßig und intellektuell, in jeder Beziehung. Alle Pharaonen haben sich als exklusive Mittler zwischen Erde und Himmel verstanden, als Göttersöhne. Wer dem Pharao huldigt, der betet Gott an. Denn der König wird nicht etwa erst bei der Übernahme der Regentschaft zum Stellvertreter Gottes, er ist es schon bei seiner Geburt, ja bereits im Mutterleib, Sohn und Abbild Gottes von Anfang an. Königtum im Ei nennen die Ägyptologen diese Konstruktion. Auf einem in Berlin erhaltenen Papyrus bekennt der Pharao Sesostris I. ebenso selbstbewusst wie dankbar: Ich habe erobert als Nestling. Ich war mächtig im Ei. Gott hat mich weit gemacht als den Herrn der beiden Reiche als Kind, bevor mir die Vorhaut gelöst war. Er bildete mich zum Bewohner des königlichen Palastes als Kind, bevor ich aus den Schenkeln meiner Mutter hervorkam. So geschieht es in jeder Königsdynastie neu, unabhängig von der Person des jeweiligen Herrschers. Gott lebt in jedem Pharao fort, wie es ein Mythos eben an sich hat. Manche Forscher meinen, den ganzen Zyklus von Zeugung, Geburt, Aufzucht und Intronisation des Pharao habe man alljährlich in den Tempeln von Deir el-Bahri und Luxor aufgeführt, in einem liturgischen Mysterienspiel. Die Wiederholung des Mythos als beruhigende Erfahrung. Die Welt geht ihren ordentlichen Gang. Der altägyptische Königsmythos lebt in der hellenistischen Welt weiter. Kaiser Augustus verpflanzt ihn an den römischen Cäsarenhof, um sich als Erfüllung der Menschheitshoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit darzustellen. Was ihm nicht gelingt, die Pax Romana präsentiert sich viel zu brutal und blutrünstig. In Ägypten selbst verflacht der Mythos manchmal zu derb-erotischen Burlesken. Aber er ist ja längst nach Israel hinübergewandert. Elemente ägyptischer Königstheologie finden sich schon im zweiten vorchristlichen Jahrtausend in alttestamentlichen Texten. Im zweiten Buch Samuel garantiert Gott durch den Propheten Nathan der davidischen Dynastie ewige Dauer. Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm, so spricht der Herr, er wird für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seinem Königsthron ewigen Bestand verleihen. Ich will für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Das Königtum ist in Israel eine verhältnismäßig junge Institution gewesen, bei deren Einrichtung man sich an altorientalischen Vorbildern orientierte. Auch die Messias-Hoffnung Israels drückt sich gern in ägyptischen Königstiteln aus. Denn es ist uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Ein Text des Propheten Jesaja. Auf seine Weissagung spielt der Engel Gabriel ausdrücklich an, als er Maria die Geburt des Messias verheißt. Ägypten, das Land der Bilder und Mythen. Eine Wiege der Kultur und Religion. Jahrtausende lang hat die ägyptische Geisteswelt auf die umliegenden Länder und Reiche ausgestrahlt. In der Zeit Jesu dienten vor allem die starken jüdischen Gemeinden Ägyptens als Vermittler, außerdem die im ganzen hellenistischen Kulturraum verbreiteten Mysterienreligionen und die geistige Drehscheibe Alexandria, die Stadt der Bücher und Akademien. Hier lebte der jüdische Gelehrte Philo, ein Zeitgenosse Jesu, der Religion und Philosophie zu verschmelzen suchte und gern von der Überschattung durch die Kraft des Höchsten sprach, wenn sich der Geist Gottes auf einen Menschen senkte. Genau wie der Engel Gabriel gegenüber Maria. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Genau wie Gott Amun gegenüber der Mutter der kleinen Hatschepsut. Ich werde sie mit meinem Schutz umgeben alle Tage. Das junge Christentum wird sich der ägyptischen Bilder und Mysterien bedienen, wenn es seinen Erlöser verkündet. In dieser Sprache bricht sich die Sehnsucht der Menschen nach dem Retterbahn. Und in der Sprache dieser Mythen versucht das frühe Christentum auszudrücken, warum der scheinbar gescheiterte, ans Kreuz geschlagene Wanderprediger Jesus aus Nazareth der Messias ist, der von Gott Verheißene und Auserwählte. In der Bildersprache der alten Geschichten heißt das: Jesus aus Nazareth ist König in der Tradition Davids. Jesus aus Nazareth ist der Sohn Gottes, von ihm geliebt und zum Messias bestimmt. Die alten Ägypter haben geglaubt, dass ihr jeweiliger Pharao schon im Mutterleib zum Gottessohn und Heilskönig auserwählt war. Bei seiner Thronbesteigung wurde es dann für jedermann deutlich. Ähnlich denken auch die Christen vom Ende her. Ostern bedeutet die Einsetzung Jesu zum Messiaskönig, zum Sohn Gottes. In der Auferweckung Jesu bestätigt Gott seinen Sohn als Retter der Welt und Sieger über Tod und Sünde. Das leere Grab macht klar, was man sich eigentlich schon bei Jesu Taufe im Jordan hätte denken können. Der Messias ist gekommen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah Jesus, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Gott wird Fleisch in einem Menschen. Gottes Allmacht erschafft im Schoß Mariens den Messias, den Befreier, seinen Sohn. Es ist weniger ein Zeugungsvorgang als ein Schöpfungsakt, und natürlich unterscheiden sich diese Geschichten erheblich von den Mythen der Ägypter, auch von der alten biblischen Königstheologie. Gott tritt nicht einfach an die Stelle des leiblichen Vaters, die Herrschaft des Messias ist keine politische Sache, unbeschadet ihrer Auswirkungen auf die gesellschaftliche Ordnung. Gott verbindet sich mit keiner Dynastie, sondern mit einem einzigen Menschen. Trotzdem, ein frommer ägyptischer Heide hätte im Evangelium seine eigenen Sehnsüchte und Visionen wiedererkannt. Die Lebenskraft seines Gottes, der Maria überschattet. Die Güte seines Gottes, der den Menschen einen Retter schickt. Die Treue seines Gottes, der das Königtum seines Sohnes ewig dauern lässt. Sie haben nicht einfach abgeschrieben, die Evangelisten. Sie schöpfen aus kollektiven Erinnerungen und religiösen Denkmustern der Menschheit, um einen ganz eigenen Entwurf zu gestalten. Die Geschichten vom Jesuskind erzählen die davidische Tradition und die alten Mythen auf eine merkwürdig gebrochene Art neu. Das göttliche Kind wird in keinem Tempel gezeugt und in keinem Palast geboren. Es kommt in einer Karawanserei zur Welt, draußen im Stall, in einer Futterkrippe für die Tiere. Das heißt, dieser Messias wird ein ganz anderer König sein. Ein Retter, der göttliche Kraft und menschliche Niedrigkeit in sich vereint. Einer, der in der Ohnmacht siegt, der dem menschlichen Elend Würde verleiht und den Habenichtsen die Krone aufsetzt. Diese Christologie verbindet den uralten Königsmythos mit der frischen Jesusüberlieferung und befreit diese zugleich vom Ballast, den die Herrschaftsmythen bergen. Der arme Messias Jesus kann nie ein Gewaltherrscher werden, ein Unterdrücker, der mit eisernem Zepter regiert und alle Feinde mit Füßen tritt. Denn er bleibt das schutzlose Kind, das nur über die Macht der Liebe verfügt und damit die Welt verwandelt.